Liebe Brüder und Schwestern, Gnade und Frieden. Es gibt etwas, das das menschliche Herz oft zu vermeiden versucht. Sünde ist nicht nur eine einzelne Handlung, sie ist ein Zustand der Seele. Und je mehr man in ihr verharrt, desto tiefer sinkt man in ein dunkles Loch der Gottesferne. Die Welt mag versuchen, das Fehlverhalten zu verschönern, das Abweichen zu normalisieren, die Schuld zu relativieren, aber das Wort des Herrn bleibt so klar wie das Licht am Mittag. Die Sünde trennt den Menschen von Gott. Viele leben heute, als wäre die Ewigkeit eine Illusion. Sie sündigen Tag für Tag weiter, als gäbe es keine Konsequenzen. Doch es gibt eine geistliche Realität, die nicht ignoriert werden kann. Andauernde Sünde ohne Reue verhärtet das Herz. Und ein verhärtetes Herz hört die Stimme Gottes nicht mehr. Es wird blind für das Gute, taub für den göttlichen Ruf, gleichgültig gegenüber dem Heil. Die Bibel sagt in Hebräer 3, 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das ist kein gut gemeinter Ratschlag, sondern eine göttliche Warnung. Wenn das Gewissen nicht mehr anklagt, wenn die Sünde nicht mehr stört, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas sehr Ernstes geschehen ist. Der Heilige Geist wird ignoriert. Und das ist gefährlich. Es ist, als würde man nach und nach die Flamme löschen, die Seele wärmt. Nicht die Anzahl der Sünden verdammt den Menschen, sondern das Fehlen echter Reue. Gott kennt unsere Schwäche, unseren täglichen Kampf. Aber er erkennt auch, wann unser Herz sich der Korrektur verschließt. Er weiß, wann wir die Gnade als Ausrede benutzen, um weiter im Dreck zu bleiben. Und das ist ein Spott des Kreuzes. Römer 6, 1-2 fragt, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Keineswegs. Wir, die wir für die Sünde gestorben sind, wie könnten wir noch in ihr leben? Die Gnade ist keine Erlaubnis zu sündigen, sondern Kraft, die Sünde zu überwinden. Wenn wir das verstehen, ändern sich unsere Schritte, unser Denken wird erneuert und unser Herz ergibt sich. Doch wer sich der Reue widersetzt, lebt wie jemand, der mit Feuer spielt. Zuerst verbrennt er sich die Finger, dann die Hände, bis das Feuer ihn ganz verzehrt. Geduldete Sünde ist ein langsames Gift, das die Seele leise zerstört. Und je länger man die Reue hinauszögert, desto schwerer wird die Rückkehr. Der Teufel weiß das. Er hat es nicht eilig. Er überzeugt dich davon, dass ein weiterer Ausrutscher nicht schlimm ist, dass du dich irgendwann änderst, dass Gott dich versteht. Und so fesselt er Schritt für Schritt deine Füße mit unsichtbaren Ketten, bis dein Herz keine Sehnsucht nach Gott mehr verspürt. Aber der Herr will nicht deinen Untergang. Er will nicht zusehen, wie du untergehst. Er ruft dich mit Liebe, mit Geduld, mit Barmherzigkeit. Er will dir einen Neuanfang schenken, einen Neuanfang mit Sinn. Doch dafür ist es nötig, aufzustehen, den Fehler einzugestehen und in die Arme des Vaters zurückzulaufen. Erinnere dich an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er kehrte erst nach Hause zurück, als er zur Besinnung kam. Die Reue begann, als er erkannte, wo er war, was er verloren hatte und wer er wirklich war. Und erst dann lief der Vater ihm entgegen, kleidete ihn mit Ehre und stellte ihn wieder her. Das ist es, was Gott mit dir tun möchte. Er will deine Würde wiederherstellen, dir neue Kleider geben und dir die Freude des Heils zurückgeben. Aber der erste Schritt muss von dir kommen. Zu erkennen, dass es zum geistlichen Tod führt, wenn man weiterhin sündigt, ohne Reue zu zeigen. Sprüche 28, 13 sagt, wer seine Vergehen verheimlicht, wird kein Glück haben. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Es gibt keinen echten Fortschritt im Verbergen der Sünde. Die Seele wird krank, Beziehungen zerbrechen und der Frieden verschwindet. Heilung kommt nur durch das Bekenntnis. Reue bedeutet nicht nur bedauern. Es ist eine bewusste Entscheidung, die Richtung zu ändern. Es ist das Eingeständnis, dass der eingeschlagene Weg falsch ist und die Entscheidung, ins Licht zurückzukehren. Und wenn das geschieht, freut sich der Himmel. Denn Reue ist die Brücke zwischen Sünde und Wiederherstellung. Lass dich nicht von einem Anschein der Normalität täuschen. Die Sünde sieht nach Vergnügen aus, doch sie schmeckt bitter. Sie verspricht Freiheit, doch sie bringt Knechtschaft. Sie verspricht Freude, doch sie hinterlässt Leere. Wahre Freiheit gibt es nur in Christus. Wahre Erlösung gibt es nur in Christus. Heute spricht Gottes Stimme in deiner Seele. Vielleicht wehrst du dich schon lange. Doch er wartet immer noch. Er hat dich nicht aufgegeben. Und selbst wenn du dich tausendmal entfernt hast, ist er immer noch da, mit offenen Armen, bereit, dich aufzunehmen. Egal welche Sünde es ist, so beschämend sie auch erscheinen mag. Es gibt kein Loch, das so tief wäre, dass Gottes Liebe es nicht erreichen könnte. Aber du musst den ersten Schritt machen. Du musst dein Herz zerbrechen lassen. Du musst erkennen, dass es ohne Reue keine Vergebung gibt. Oft fühlt sich die Seele leer und kein Besitz der Welt kann diese Leere füllen. Es gibt Momente, in denen man, obwohl von Menschen umgeben, innerlich einsam ist, unruhig, als ob etwas nicht stimmt. Dieses Gefühl ist der Durst der Seele nach Gott. Und unerkannte Sünde ist wie ein Stein, der die Quelle des lebendigen Wassers verstopft. Die Quelle ist noch da, aber sie ist blockiert. Der Heilige Geist möchte fließen, doch er stößt auf Widerstand. Es ist kein Zufall, dass David nach seiner schweren Sünde mit Tränen in Psalm 51, 12 rief: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Er wusste, dass nur Gott das reinigen kann, was durch die Sünde beschmutzt wurde. Er bat nicht nur um Vergebung, er bat um ein neues Herz. Denn Sünde hinterlässt tiefe Spuren. Aber Gnade kann selbst das heilen, was in Stücke zerbrochen ist. Ein zerbrochenes Herz ist kein schwaches Herz. Es ist ein Herz, das stark genug ist, seine Abhängigkeit von Gott zu erkennen. Die Welt lehrt Stolz, Selbstgenügsamkeit, äußeren Schein. Doch Gott offenbart sich den Demütigen. Und wenn wir uns ehrlich vor ihm beugen, spüren wir eine Erleichterung, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Es ist, als würde eine Last von unseren Schultern genommen. Es ist wie tief durchatmen, nachdem man lange unter Wasser war. Wie oft versuchen wir, allein weiterzugehen, ignorieren Gottes Ruf und tun so, als wäre alles in Ordnung, während wir innerlich untergehen. Unbereute Sünde ist wie eine Wunde, die nicht heilen kann, weil wir sie verstecken wollen. Doch wenn sie dem Licht Christi ausgesetzt wird, beginnt sie zu heilen. Er vergibt nicht nur, er heilt. Jesus sagte in Johannes 8, 36, Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Diese Freiheit ist nicht nur äußerlich, sie ist innerlich. Es ist die Freiheit von Schuld, Scham und Angst. Es ist die Kraft, mit erhobenem Haupt zu gehen, im Wissen, dass wir durch das Blut gereinigt wurden, das jede Sünde wäscht. Wenn das geschieht, beginnt die Seele zu singen. Sie jubelt, denn die wahre Freude liegt nicht in dem, was wir besitzen, sondern darin, wer wir in ihm sind. Sünde, wenn sie geheim bleibt, isoliert uns. Sie trennt uns von Gott, von anderen und sogar von uns selbst. Aber aufrichtige Reue verbindet uns wieder. Sie öffnet die Tür des dunklen Raumes und lässt das Licht herein. Die Versöhnung mit Gott ist wie die Wiedervereinigung eines Vaters mit seinem lange verlorenen Sohn. Es ist die Umarmung, die heilt, der Blick, der annimmt, die Gegenwart, die beruhigt. Hast du schon einmal bemerkt, wie eine echte Umarmung den Tag eines Menschen verändern kann? Reue hat diese Kraft. Sie bringt uns zurück in die Arme des Vaters. Und dort, in dieser geistlichen Umarmung, werden wir erneuert. Der Friede kehrt zurück. Die Hoffnung flammt auf. Die Seele füllt sich mit Sinn. Viele tragen Lasten, die nie für sie bestimmt waren. Schuld, Groll, Scham. Aber Christus hat all das bereits am Kreuz getragen. Jesaja 53, 5 sagt: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Kreuz ist nicht nur ein Symbol. Es ist die Brücke zwischen Verdammnis und Leben. Wahre Reue lässt uns das Kreuz mit gewaschenen Augen sehen. Nicht nur als Zuschauer, sondern als Teilhaber des Wunders. Dort legen wir unsere Lasten ab. Dort tauschen wir unsere befleckten Kleider gegen Kleider der Gerechtigkeit. Und wir gehen erneuert hinaus, mit einem Herz, das stärker schlägt, mit Augen, die vor Hoffnung leuchten. Es spielt keine Rolle, wie lange du schon fern von Gott wandelst. Ein Schritt zurück ist der Beginn eines neuen Weges. Die Zeit, die du im Irrtum verbracht hast, ist nicht stärker als die Liebe, die Gott jetzt für dich hat. Der Vater schaut nicht auf deine Vergangenheit, um deine Zukunft zu bestimmen. Er sieht ein reuiges Herz und sagt: Ich mache dich neu. Diese Erneuerung ist so real, dass sie nicht nur die Seele verwandelt, sondern auch Beziehungen, Gewohnheiten, Gedanken. Gott vergibt nicht nur, er verwandelt. Er schreibt eine neue Geschichte. Und jedes neue Kapitel beginnt mit einer Entscheidung, die Sünde hinter sich zu lassen und die Gnade zu ergreifen. Lass nicht zu, dass Scham dich vom Altar fernhält. Der Altar ist kein Ort für Perfekte, er ist der Ort für Zerbrochene. Dort werden die Schwachen gestärkt, die Gefallenen aufgerichtet, die Verlorenen gefunden. Dort kommt Gottes Gegenwart herab und berührt das Tiefste unserer Seele. Vielleicht hast du versucht, dich allein zu verändern und bist gescheitert. Vielleicht hast du dir schon oft vorgenommen, aufzuhören, bist aber wieder gefallen. Gib nicht auf. Der Weg der Reue ist kein Weg der Perfektion, sondern der Ausdauer. Gott erwartet nicht, dass du sauber zu ihm kommst. Er lädt dich ein, so zu kommen, wie du bist, denn er ist es, der dich reinigt. Gott sagt zu dir: Komm zurück. Es ist noch Zeit. Ich bin hier. Verhärte dein Herz nicht, ignoriere diese Berührung nicht, denn diese Berührung ist Leben. Wenn das Herz vor Gott zerbricht, geschieht etwas Unsichtbares, aber Mächtiges. Die Ketten, die vorher gefesselt haben, beginnen zu brechen. Die Last, die bedrückt hat, löst sich auf. Es ist, als würde die Seele nach Jahren des Schweigens wieder atmen. Gottes Gnade erlöst uns nicht nur von der Verdammnis, sie ruft uns zu einem neuen Leben auf, mit Ziel, mit Richtung, mit Sinn. Gott löscht nicht nur die Vergangenheit aus, er schreibt eine neue Zukunft. Er nimmt die Scherben unserer Geschichte und formt mit den Händen des Töpfers etwas Schönes, Starkes und Nützliches. In Jeremia 18 führt der Herr den Propheten in das Haus des Töpfers und zeigt ihm, wie ein zerbrochenes Gefäß neu geformt werden kann. So ist es auch mit dir. Die Sünde mag deine Seele gerissen haben, aber Gottes Berührung stellt wieder her, was verloren schien. Doch Wiederherstellung erfordert Hingabe. Es reicht nicht, die Fehler nur zu bedauern. Es braucht die Entscheidung, nicht mehr in ihnen zu leben. Es braucht das Schließen der Tür, die einst der Sünde geöffnet wurde. Aufrichtige Reue geht mit Veränderung einher. Und diese Veränderung, so langsam und kämpferisch sie auch sein mag, ist der Beweis, dass der Geist wirkt. Der Feind wird versuchen, dich an vergangene Sünden zu erinnern. Er wird dir zuflüstern, dass du es nicht wert bist, dass du es nicht schaffen wirst, dass du wieder fallen wirst. Aber hör gut zu, wenn Gott vergibt, wirft er die Sünde ins Meer des Vergessens. Er vergibt nicht nur, er nennt dich sein Kind. Und kein Vater, der seinem Kind vergibt, will, dass es in Angst lebt. Er möchte es frei sehen, stark und voller Vertrauen. Der Weg mit Gott nach der Reue ist kein Weg der Perfektion, sondern der Beharrlichkeit. Es geht nicht darum, nie wieder zu fallen, sondern darum, sich nicht mehr mit dem Fallen abzufinden. Es bedeutet, sich jeden Tag neu für das Licht zu entscheiden, auch wenn die Dunkelheit ruft. Es bedeutet, den Blick fest auf Christus zu richten, auch wenn die Vergangenheit versucht, dich zurückzuziehen. Korinther 5,17 sagt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese Verheißung gilt nicht für morgen, nicht für den Moment, in dem du dich besser fühlst. Sie gilt für jetzt. In dem Moment, in dem du dich Christus hingibst, beginnt etwas Neues. Ein neuer Anfang, ein neues Herz, eine neue Identität. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie dein Leben wäre, wenn es ganz in Gottes Händen läge? Nicht nur in Gebetsmomenten, sondern bei jedem Schritt, jeder Entscheidung, jedem Wort. Diese völlige Hingabe ist es, die wahren Frieden bringt. Denn wenn das Herz fest in Gott verankert ist, kann keine Sturmflut es zerstören. Die Sicherheit liegt nicht im Ausbleiben von Kämpfen, sondern in der ständigen Gegenwart des Herrn. Und wenn diese Gegenwart real, lebendig und beständig wird, verändert sich die Welt um dich herum. Was zuvor eine Last war, wird leicht. Was vorher Schuld war, wird zum Zeugnis. Die Sünde, die dich beschämte, wird zum Ausgangspunkt, um den Namen Gottes zu verherrlichen. Denn er verwandelt Schmerz in Stärke, Scham in Gnade, Vergangenheit in Zeugnis. Denk nicht, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Es gibt niemanden, der so zerbrochen ist, dass Gott ihn nicht wiederherstellen könnte. Denk an Paulus, ein Verfolger, der Gemeinde, ein Verursacher von Leid und Tod. Doch Gott machte ihn zum Apostel, zum Missionar, zum Verfasser eines Großteils des Neuen Testaments. Wenn es für ihn Erlösung gab, gibt es sie auch für dich. Aber es braucht Wachsamkeit. Die Sünde verschwindet nicht. Sie versucht zurückzukehren. Deshalb erfordert das Leben mit Gott Gemeinschaft, Gebet, Fasten, das Wort. Es ist keine Last, es ist Schutz. Es ist keine Religion, es ist Beziehung. Je näher du Gott bist, desto weniger Raum hat die Sünde in deinem Leben. Täusch dich nicht damit zu glauben, du könntest allein kämpfen. Selbst Jesus wurde in der Wüste versucht. Und er siegte mit dem Wort. Ohne das Wort gibt es keine geistliche Kraft. Wenn du standhaft bleiben willst, ernähre dich täglich von der Wahrheit. Lass sie deinen Geist erneuern, deinen Inneren stärken und deine Schritte leiten. Psalm 119, 11 sagt: Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort ist Schild, Kompass und Nahrung. Und wer nach ihm lebt, lebt standhaft, selbst in schweren Zeiten. Denn es erinnert uns daran, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Atme jetzt tief durch. Spüre Gottes Gegenwart genau da, wo du bist. Er spricht zu dir. Er will nicht nur, dass du ihm zuhörst. Er will, dass du ihm folgst. Dass du vertraust, dich hingibst, mit ihm gehst. Das ist das wahre Leben. Und es beginnt in dem Moment, in dem du dich entscheidest, aufzustehen. Wenn du diesen Ruf spürst, verhärte dein Herz nicht. Sag nicht on später oder irgendwann. Die Zeit der Wiederherstellung ist jetzt. Die Zeit der Veränderung ist heute. Denn Gott ist bereit. Und deine neue Geschichte beginnt mit einer einfachen Entscheidung. Ja zu sagen zu dem Plan, den er für dein Leben hat. Es gibt einen ewigen Zweck im Leben jedes Menschen, der vom Herrn wiederhergestellt wird. Gott rettet nicht nur, er beruft. Er vergibt nicht nur, er sendet. Wenn die Gnade den Reumütigen erreicht, erhebt sie ihn mit einer Mission. Und diese Mission beginnt im Herzen, reicht aber bis in die Welt um ihn herum. Denn wer von Gott berührt wurde, wird unweigerlich zum Werkzeug, um andere zu berühren. Das Leben dreht sich nicht mehr ums Überleben, sondern darum, Frucht zu bringen. Die Reue versöhnt uns mit Gott und diese Versöhnung bringt sichtbare Früchte hervor. Güte, Gerechtigkeit, Demut, Treue. Wie Jesus in Matthäus 7,17 sagte, jeder gute Baum bringt gute Früchte. Eine wiederhergestellte Seele beginnt, durch ihre Taten den Charakter Christi wiederzuspiegeln. Aber erwarte nicht, dass die Welt diese Veränderung versteht. Viele werden hinterfragen, zweifeln, vielleicht sogar spotten. Der Feind schweigt nicht, wenn eine wahre Veränderung geschieht. Doch gerade in solchen Momenten wird die Treue geprüft. Der reuige Mensch, der standhaft bleibt, wird zu einem lebendigen Zeugnis. Und kein Argument kann einer vom Geist Gottes verwandelten Lebensgeschichte standhalten. Es ist wichtig zu verstehen, dass der christliche Weg eine Reise ist, kein einmaliges Ereignis. Nicht nur der Moment der Reue zählt, sondern der tägliche, beständige Schritt. Es bedeutet, morgens aufzuwachen und gehorsam zu wählen. Es bedeutet, zu fallen und sich wieder aufzurichten. Es bedeutet, Gottes Stimme über den Stimmen der Welt zu hören. Es bedeutet, zu sagen, Herr, hier bin ich, selbst wenn der Weg schwer scheint. Der Heilige Geist, der den Menschen von der Sünde überführt, ist derselbe, der ihn in die Wahrheit führt. Er zeigt nicht nur auf die Fehler, er lehrt auch den Weg. In Johannes 16,13 heißt es, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird. Das bedeutet, du bist nicht allein. Der, der das gute Werk in dir begonnen hat, ist treu, es auch zu vollenden. Er wird dich lehren, in Heiligkeit zu wandeln, der Versuchung zu widerstehen und würdig zu leben, gemäß deiner Berufung. Dieses neue Leben in Christus ist geprägt von Frieden. Kein künstlicher Friede, der von Umständen abhängt, sondern ein Friede, der allen Verstand übersteigt, wie es in Philipper 4,7 steht. Ein Friede, der das Herz und den Verstand bewahrt, selbst wenn alles um dich herum zusammenbricht. Dieser Friede ist das Siegel der Gegenwart Gottes im Leben desjenigen, der sich bekehrt hat. Und diese Gegenwart verändert alles. Sie verändert, wie wir andere sehen, wie wir auf Schwierigkeiten reagieren, wie wir unsere Zeit nutzen. Wer in Christus lebt, beginnt, Licht zu reflektieren, wo vorher Dunkelheit war. Beginnt, Vergebung zu schenken, wo früher Groll war. Beginnt, Liebe zu säen, wo einst Bitterkeit herrschte. Aber es braucht Wachsamkeit. Die alte Natur verschwindet nicht. Sie muss täglich gekreuzigt werden. In Galater 5,24 steht: Die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das ist nicht leicht, aber es ist möglich. Nicht durch menschliche Kraft, sondern durch die Kraft des Geistes, der in uns lebt. Das Leben mit Gott ist voller Schönheit, aber auch voller Kämpfe. Und es ist keine Schande zu kämpfen. Die Schande liegt darin, aufzugeben, bevor man es versucht, hat. Gott freut sich über ein Herz, das sich aufmacht, auch wenn es Angst hat. Ein Herz, das es erneut versucht, auch nach einem Fall. Er sucht nicht nach Perfektion. Er sucht nach Ehrlichkeit. Und je mehr diese Ehrlichkeit wächst, desto tiefer wird die Beziehung zu Gott. Die Beziehung wird nicht mehr nur Religion, sondern echte Gemeinschaft. Du beginnst, Gottes Stimme an einfachen Orten zu hören. In den frühen Morgenstunden im Gebet, in der Stille der Seele, auf den Seiten der Schrift. Und das bringt wahre Freude. Eine Freude, die nicht laut ist, sondern gewiss. Eine Freude, die nicht auf Erfolgen basiert, sondern auf der Gegenwart. Die Freude zu wissen, dass du auf dem richtigen Weg bist, auch wenn er schmal ist. Dass du in den richtigen Händen bist, auch wenn alles unsicher scheint. Dass du berufen, auserwählt und geliebt bist vom ewigen Gott. Und selbst wenn Zweifel aufkommen, denn sie werden kommen, erinnere dich daran. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel. Glaube bedeutet, zu vertrauen, auch wenn man nichts sieht. Glaube bedeutet, weiterzugehen, auch wenn man nichts versteht. Glaube heißt, in Gott zu ruhen, wenn alles um dich herum zur Verzweiflung drängt. Und dieser Glaube entsteht aus dem Wort. Je mehr du Gottes Stimme hörst, desto stärker wird dein Vertrauen. Die Sünde war einst dein Herr, aber jetzt gehörst du einem anderen. Du bist ein Diener der Gerechtigkeit, ein Kind des Lichts, ein Botschafter des Reiches. Und diese neue Identität verändert alles. Du kämpfst nicht mehr, um angenommen zu werden. Du kämpfst, weil du bereits angenommen wurdest. Du gehst nicht mehr allein. Du gehst mit dem Gott, der das Meer geteilt, die Sonne gestoppt und den Tod besiegt hat. Also steh auf mit dieser Überzeugung. Die Reue hat dich befreit. Und jetzt führt dich die Gnade. Du hast eine Berufung, du hast einen Zweck. Und die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Sei eines von ihnen. Lebe wie jemand, der vergeben, verwandelt und gesandt wurde. Das Leben mit Gott ist zu kostbar, um es oberflächlich zu leben. Nach der Reue geht man nicht mehr wie zuvor. Was früher gewöhnlich schien, wird nun mit geistlicher Unterscheidung betrachtet. Was einst ein flüchtiges Vergnügen war, wird nun als Falle erkannt. Deshalb ist Heiligkeit keine Option. Sie ist ein Ruf, Hebräer 12,14 sagt, strebt nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist keine sanfte Empfehlung, das ist eine absolute Wahrheit. Die Heiligkeit ist der schmale Weg, der zur Gegenwart Gottes führt. Und dieser Weg wird Schritt für Schritt gegangen. Mit Ehrfurcht, mit Hingabe, mit Liebe. Das Problem ist, dass sich viele, nachdem sie von der Gnade berührt wurden, in Sicherheit wiegen. Sie glauben, Vergebung sei das Ende, dabei ist sie erst der Anfang. Das christliche Leben ist nicht statisch, es ist eine ständige Bewegung hin zur geistlichen Reife. Und wer aufhört zu wachsen, beginnt zurückzufallen. Wer aufhört zu wachen, beginnt zu stolpern. Jesus warnte in Matthäus 26, 41: Wacht! Und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Er kannte die menschliche Schwäche. Er wusste, dass der Feind nicht ruht. Die Sünde wird auch nach der Reue versuchen, zurückzukehren. Mit neuen Masken, neuen Worten, neuen Begründungen. Deshalb muss die Wachsamkeit täglich sein. Viele, die gut angefangen haben, sind gestrauchelt, weil sie dachten, sie seien stark genug. Übermäßiges Selbstvertrauen ist eine subtile Falle. Aber der reife Christ weiß, dass die wahre Stärke in der Abhängigkeit liegt. Wenn wir unsere Schwäche anerkennen, dann werden wir stark, weil wir unsere Kraft beim Herrn suchen. Man muss dem Bösen aus dem Weg gehen, nicht mit der Sünde spielen, nicht mit Versuchungen flirten, nicht mit dem Irrtum verhandeln. Die Seele, die gewaschen wurde, darf nicht in den Schmutz zurückkehren. Der Apostel Petrus warnt in seinem zweiten Brief, dass der Hund zu seinem Erbrochenen zurückkehrt und die gewaschene Sau sich wieder im Dreck wälzt. Dieses Bild ist stark, aber notwendig. Denn Gott ruft uns dazu auf, rein zu bleiben. Und um rein zu bleiben, musst du in Christus bleiben. Johannes 15,5 erinnert uns: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Zweig, der vom Weinstock getrennt ist, verdorrt. Die Seele, die von Christus getrennt ist, stirbt geistlich. Aber wenn wir in ihm bleiben, bringen wir Frucht. Und Frucht, die bleibt. Denn der Lebenssaft fließt direkt aus der Gegenwart Gottes in uns hinein. Deshalb ist Gemeinschaft unerlässlich. Es ist nicht möglich, das Feuer fern vom Altar am Brennen zu halten. Im ständigen Gebet, im Lesen des Wortes, in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen wird unser Glaube genährt. Geistliche Isolation ist gefährlich. Anhaltende Einsamkeit kann ein fruchtbarer Boden sein, auf dem sich die Sünde erneut einnistet. Die Versuchung wird immer unsere Schwächen suchen. Aber das Wort ist ein Schild. Das Gebet ist ein Zufluchtsort. Und der Heilige Geist ist ein treuer Ratgeber. Er warnt uns, rüttelt uns auf, leitet uns. Wenn das Gewissen sensibel ist, erkennen wir den Fehler, bevor er groß wird. Deshalb bete immer: Herr, bewahre mein Herz. Die Reise kann lang sein. Es wird Tage geben, an denen du müde bist. Tage, an denen du das Gefühl hast, allein zu gehen. Aber denk daran, die schwersten Schritte sind die wertvollsten. Wenn du dich entscheidest, gehorsam zu sein, auch ohne Motivation. Wenn du dich entscheidest, zu bleiben, auch ohne alles zu verstehen, dann freut sich der Himmel. Du bist nicht nur dazu berufen, gerettet zu werden. Du bist dazu berufen, durchzuhalten. Offenbarung 2,10 sagt: Sei getreu bis zum Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Diese Krone ist nicht für die, die begonnen haben. Sie ist für die, die den Lauf im Glauben vollendet haben. Und Treue zeigt sich nicht in Worten, sondern in täglichen Entscheidungen. Heiligkeit bedeutet nicht, sich von der Welt zu isolieren, sondern in der Welt für Gott ausgesondert zu leben. Licht zu sein inmitten der Dunkelheit. Nein zu sagen, wenn alle Ja sagen. Standhaft zu bleiben, wenn viele bereits gefallen sind. Und das ist möglich, nicht weil wir stark sind, sondern weil der Geist Gottes in uns wohnt. Vergiss nicht, jede Entscheidung zählt. Jede kleine Verzichtnahme formt deinen ewigen Charakter. Jeder Sieg über die Sünde ist ein Same der Herrlichkeit. Und selbst wenn es niemand sieht, Gott sieht es. Er belohnt die, die ihn suchen. Er offenbart sich denen, die dürsten. Er ehrt die, die treu bleiben. Jetzt ist die Zeit. Nicht morgen. Nicht, wenn alles perfekt ist. Heute. Entscheide dich, heilig zu leben. Nicht, weil du Angst hast zu fallen, sondern weil du den liebst, der dich aufgerichtet hat. Denn wenn die Liebe zu Gott echt ist, wird Heiligkeit zur natürlichen Folge. Und für ihn zu leben, wird zur besten Entscheidung deines Lebens. Die Vernachlässigung der Reue verhärtet nicht nur das Herz, sondern verdunkelt auch das Gewissen. Die Seele, die in Sünde verharrt, ohne umzukehren, läuft Gefahr, unempfänglich für Gottes Stimme zu werden und die Fähigkeit zu verlieren, Recht von Unrecht zu unterscheiden. wie es in Hebräer 3,13 geschrieben steht. Ermahnt euch vielmehr, gegenseitig jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. Unbehandelte Sünde ist wie eine Wunde, die, wenn sie ignoriert wird, infiziert und den ganzen Körper gefährdet. Ebenso verunreinigt nicht bekannte Sünde die Seele und entfernt sie von der Gemeinschaft mit Gott. Das Wort warnt uns in Jesaja 52,2. Sondern eure Missetaten scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Gottes Barmherzigkeit ist überreich, darf aber nicht mit Nachsicht verwechselt werden. Er ist geduldig und wartet, dass alle zur Umkehr kommen, doch er ist auch gerecht und wird Sünde nicht unbegrenzt dulden. Wie es in 2. Petrus 3,9 heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Die Gelegenheit zur Umkehr besteht, solange es Leben gibt. Doch der Tod kann unerwartet eintreten und die Chance auf Versöhnung mit Gott beenden. Deshalb mahnt uns die Schrift in 2. Korinther 6,2: Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Geistliche Aufschiebung ist eine gefährliche Falle. Die Reue auf morgen zu verschieben bedeutet, davon auszugehen, dass der morgige Tag sicher ist, obwohl jeder Tag ein unverdientes Geschenk ist. Die biblische Weisheit lehrt uns in Sprüche 27,1: Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein Tag bringen wird. Wahre Reue bedeutet eine Veränderung von Denken, Herz und Verhalten. Es ist nicht nur Bedauern, sondern die Entscheidung, sich von der Sünde abzuwenden und Gott aufrichtig zu folgen. Wie es in Apostelgeschichte 3,19 heißt: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Gott bietet in seiner Gnade vollständige Vergebung denen an, die aufrichtig umkehren. Er vergibt nicht nur, er reinigt und stellt wieder her. 1. Johannes 1,9 gibt uns die Gewissheit: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Veränderung, die auf die Reue folgt, ist ein Beweis für das Wirken Gottes im Leben des Gläubigen. Die Frucht des Geistes wird sichtbar und das Leben beginnt, Gottes Heiligkeit wiederzuspiegeln. Galater 5, 22 und 23 beschreibt diese Frucht. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Der christliche Weg ist ein fortwährender Prozess von Reue und Erneuerung. Selbst nach der ersten Umkehr ist es notwendig, ein demütiges Herz zu bewahren und bereit zu sein, die Wege immer wieder zu korrigieren. Der Psalmist bringt diese Haltung in Psalm 133, 23, 24 zum Ausdruck. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Gottes Gnade ist keine Erlaubnis zur Sünde, sondern Kraft, um sie zu überwinden. Römer 6, 14 sagt: Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Diese Gnade befähigt uns, in Gehorsam und Heiligkeit zu leben. Die Glaubensgemeinschaft spielt eine entscheidende Rolle auf dem Weg der Umkehr. Die gegenseitige Ermahnung, Unterstützung und das Gebet stärken den Gläubigen im Kampf gegen die Sünde. Jakobus 5,16 lehrt uns: Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Geistliche Wachsamkeit ist unerlässlich, um im Glauben standhaft zu bleiben. Der Feind sucht ständig nach Gelegenheiten, Gläubige vom Weg abzubringen. Erstens, Petrus 5,8 warnt: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Hoffnung des Gläubigen liegt in der Verheißung des ewigen Lebens mit Gott. Diejenigen, die im Glauben und in der Umkehr ausharren, werden in die Herrlichkeit aufgenommen. Offenbarung 2,10 ermutigt uns: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Unbereute Sünde trennt den Menschen von Gott, aber aufrichtige Reue stellt die Gemeinschaft wieder her. Gottes Barmherzigkeit steht heute bereit. Sie bietet Vergebung und ein neues Leben für alle, die sich im Glauben und in Demut ihm zuwenden. Möge jedes Herz von dieser Wahrheit berührt werden und auf Gottes Ruf mit echter Reue antworten, indem es die verwandelnde Gnade ergreift, die Gott allen schenkt, die ihn aufrichtig suchen. Ich hoffe, diese Botschaft hat dein Leben erbaut. Gott segne dich und möge der heilige Friede unseres Erlösers, Jesus Christus, mit dir sein.